Hier ist Peters Inforadio. Die NPD in Hessen hat einen neuen Landesvorsitzenden. Marcel Wöll, 23, verheiratet, zwei Kinder und NPD-Stadtrat in Butzbach. Peters Inforadio hat mit ihm gesprochen. Herr Wöll, Sie sind der neue Landesvorsitzende in Hessen. Was sind denn Ihre Pläne? Unsere Pläne sind im Allgemeinen die, dass wir erstens versuchen wollen, unsere Strukturen aufzubauen. Das heißt, wir wollen in erster Linie einige neue Kreisverbände schaffen, die momentan nicht so aktiv sind. Die zweite Sache ist die, dass wir natürlich jetzt schon gucken müssen, dass wir uns auf die Landtagswahl 2008 vorbereiten und da dann flächendeckend antreten können, um somit auch gute Chancen zu haben. Sie hatten ja gerade erst die Kommunalwahl in Hessen. Wie sind denn da so die Ergebnisse bei Ihnen gewesen? Oh, die Kommunalwahl in Hessen ist eigentlich ganz gut für uns ausgefallen. Wir konnten viele neue Stadtparlamente auch hinzugewinnen. Wir sind jetzt in Butzbach vertreten, in Gedern, in Hürzenhain, in verschiedensten Gemeinden, auch gerade im Wetteraukreis hatten wir gute Erfolge. Und die wollen wir natürlich ausbauen. Und wie wollen Sie das machen, die Erfolge ausbauen? Das Wichtigste für uns ist ja, dass wir gegen dieses Medienmonopol ansteuern. Das heißt, wir müssen natürlich versuchen, eigene Medien zu entwickeln, dass wir dem Bürger auch unsere Arbeit besser vermitteln können, dass er weiß, was wir überhaupt tun. Denn entweder werden wir verzerrt oder wir werden totgeschwiegen. Gerade vor Wahlen ist es ja der Fall, dass man uns schlicht und ergreifend totschweigt. Und dann zum Beispiel Parteien wie die PDS hofiert, indem man jeden Tag auf der Bild-Zeitungsseite nur diese Partei liest, egal ob gute oder schlechte Sachen. Und da müssen wir einfach versuchen, regelmäßig, auch nicht nur zu Wahlzeiten, zum Beispiel durch eine vierteljährliche Zeitung oder durch eigene Nachrichtensendungen im Weltnetz, da an die Leute besser ranzukommen und denen zu sagen, dass wir schlicht und ergreifend die einzige Opposition in Deutschland sind. Wie läuft denn im Moment die Arbeit in den Kommunalparlamenten? Sie haben das ja eben erwähnt, dass Sie da einige neue Sitze haben. Die Arbeit in den Kommunalparlamenten läuft sehr gut. Das Problem ist natürlich das, dass diese, sag ich jetzt mal, verfilzte Schicht, die schon in den Kommunalparlamenten vorhanden ist, lieber unter sich sein würde. Das heißt, deren Strategie ist, das haben sie auch ganz öffentlich gesagt, uns zu ignorieren und zu schneiden, beziehungsweise selbstverständlich nicht mit uns zusammenzuarbeiten, was wir ja auch nicht wollen. Wir wollen ja schlicht und ergreifend diesen Filz beseitigen. Und es ist so, dass wir natürlich versuchen, auch hier sachgemäße Politik zu machen, die einzubringen, aber die Gestaltungsmöglichkeiten in Kommunalparlamenten sind ja sehr begrenzt. Das heißt, unser Ziel ist es natürlich, auf Landesebene erfolgreich zu werden, längerfristig, um dann auch wirklich Politik mitgestalten zu können. Wenn die NPD, nehmen wir mal den Fall an, in den Landtag kommen würde, was würden Sie denn dann tun? Wir würden selbstverständlich versuchen, darauf einzuwirken, dass sich zumindest im kleinen Rahmen eine Bevölkerungspolitik in Hessen ändert. Das heißt, dass man versucht, Wohnraum zu schaffen, wo deutsche Familien anständig leben können. Und eben versuchen auch diese Verstädterung in Hessen, die ja in jedem Bundesland zu finden ist, aufzuhalten, damit wir auch in Hessen wieder Geburtenzahlen haben, die das deutsche Volk schlicht und ergreifend zu einer Existenz verhelfen. Was meinen Sie mit Verstädterung aufhalten? Ja, die Verstädterung kann man ja schlicht und ergreifend daran sehen, dass immer mehr Leute in die Stadt ziehen. Und es ist natürlich so, das wird ja auch in verschiedenen Büchern erwähnt, auch von verschiedenen Soziologen, wie zum Beispiel Konrad Lorenz, dass die Verstädterung an sich einen schlechten Einfluss auf den Menschen hat und er dann auch überhaupt nicht mehr dazu kommt, Kinder zu zeugen, deutsche Kinder. Und unsere Prämisse als NPD ist es natürlich, das deutsche Volk in seiner Art und in seiner Kultur zu erhalten. Und wenn jetzt, wie gesagt, zwei Leute in Frankfurt wohnen, ein junges Paar in einer Einzimmerwohnung mit 30 Quadratmetern, dann werden die natürlich auch überhaupt nicht auf die Idee kommen, sich ein Kind anzuschaffen, weil erstens mal können sie es nicht finanzieren und zweitens mal haben sie auch überhaupt nicht die Wohnmöglichkeit, sich da zu entfalten. Und was wollen Sie dann ganz konkret machen? Wollen Sie den Leuten jetzt eine Beihilfe zahlen, dass sie aufs Land ziehen? Oder? Wir würden natürlich versuchen, durch verschiedene Anreize, wie es ja natürlich auch im Sächsischen Landtag schon gesehen ist, das wird ja von den Medien immer sehr weit untergebuttert, dass man eben versucht, durch Anträge wie ein Müttergeld, schlicht und ergreifend ein Gehalt für deutsche Mütter zu schaffen, dass auch in der Öffentlichkeit dieses Mutterdasein wieder als Arbeit wahrgenommen wird und belohnt wird. Es gab verschiedene Projekte schon, dass man sagt, man stellt Familien günstigen Wohnraum zur Verfügung oder man vergibt sogenannte Ehekredite. Das heißt, dass Familien, die sich neu gründen, zum Beispiel ein Darlehen bekommen von 10.000 Euro, was sie dann theoretisch abzahlen müssten, was aber mit dem dritten Kind abgegolten ist. Und das sind Sachen, die haben zum Beispiel auch schon in der DDR funktioniert. Die DDR ist mit Sicherheit kein weltanschauliches Vorbild. Aber volkspolitisch gesehen hat sie immer noch besser gearbeitet wie die BRD, weil da dieser Hass aufs eigene Volk nicht ganz so schlimm vorhanden war wie hier. Ja, aber wie wollen Sie das Ganze finanzieren? So eine Bevölkerungspolitik kostet ja eine Menge Geld. Gut, das wäre selbstverständlich sehr einfach zu finanzieren. Wenn man jetzt natürlich sagt, man zahlt jeder Mutter 1000 Euro pro Monat als Müttergehalt, dann kostet das hochgerechnet natürlich schon einige Milliarden. Aber die Sache ist die, wenn man sieht, dass wir allein Atom-U-Boote im Wert von 330 Millionen an Israel verschenken, dass wir Geld reinpumpen für eine Überbevölkerungspolitik in Afrika, dass wir der UN irgendwelche Kriegseinsätze bezahlen, da sind wir ja bei etlichen Milliarden mehr. Und von daher zu finanzieren ist das ganz einfach, wenn wir alle die Ausgaben streichen, die nicht gut für das deutsche Volk sind. Und welche wären das? Das wären zum Beispiel Kriegseinsätze für die kapitalistischen Interessen der Amerikaner, diese sogenannte Welthungerhilfe, die eigentlich nur eine Überbevölkerung schützt, ja, die in ihrem eigentlich angestammten Land ja sowieso nur deshalb existiert, weil das Großkapital natürlich viele Menschen braucht, um die Löhne zu drücken. Und das wären natürlich Ausgaben, die mit uns nicht zu machen sind. Noch eine persönliche Frage. Sie sind ja jetzt als Landesvorsitzender relativ frisch im Amt und wenn ich mir das mal erlauben darf zu sagen, Sie sind ja noch relativ jung. Wie gehen Sie persönlich jetzt mit diesem Amt um? Gut, ich gehe persönlich damit so um, dass wir in Hessen jetzt auf jeden Fall versuchen wollen, da auch frischen Wind reinzubringen. Es ist ja nicht so, dass der ganze Landesvorstand jetzt ausgetauscht worden ist. Wir haben eben nach dem Grundsatz, wahre das Alte und wage das Neue, versucht, die guten Dinge, die es in der NPD Hessen gab, und es gab mit Sicherheit auch gute Dinge, zu übernehmen und jetzt das Neue zu wagen, indem wir schlicht und ergreifend versuchen, andere Wege zu gehen, offensiver auch an die Öffentlichkeit gehen und versuchen, Politik in Hessen zumindest öffentlichkeitswirksam mitzugestalten. Herr Wöll, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.